Figuren, Sekto wär selten Kurs, Sekt schon Tunis wär mit Sachs, und ne Wille kriegt'n Wachs. Mein Album wär Goat, dein Album wär Goat, ich über Permin Ghost, Freitag mit Koken, Vorder, sie das Schandalfoto, sind de Grubis mit Röbel, du den Freund, die Kackwurst mit Gabel und Löbel, steht den Glabel, dann sie nennen. Du bist den Töhn, Mensch, Tita, du im denkst, ob Wolf in Rüm rennst. Ich do wat gegen Führ mit Böten, die nimm das Ding, du das tut, und ich hab sinkende Klöten, ich hab Lust, der mein dicken Tischen, de Titten, du Schuben, wer seh den Käfig nicht, ob Mord, nur dick, de Gada verbugen. Frustus Mäzig gegen Kondomutstall, wenn ich auf Puls, steht ich im Protonenstroll, über Ausruhmut fall. Flexen hab kein Hand in de Schillern. Schichten zwar weit, die denn wie Bank drücken Killer. Wir sind schien viel zu hill. Ne Forst ist kacke schief. Ich will töven, töven, töven. De Winter ist vorbei. Ich hab Frühjahrs gefühlt. Und ich will töven, töven, töven. Du hast einen ziemlich krassen den Kassen, wer ich und den Dirk würgen, Mann, oppassen. Ich sög dien doch, da ist Jackie Chan. Kirby Beans Nudeln. Yes, we can. Du Volü, Hohn, doch auch Dorf, bist du zu dicht. Drive bei, du kriegst Koshi in Gesicht, da ist Beef. Langsam hab wie Mono von der T-Order. Du gestern kein Bad Millionär für der Glas Water. Ich brüll in den Hörer mit dem Bleach von Explodier. Ich komm in ne Sauna rennt und Elü applaudiert. Arme Bomben, Rieke Doll, ich hab den Andreas Baderflow. Du kriegst den Bügel oben, Kopf, was in Guantanamo, mein Freund. In Frego Fide, die ne Hit Detlef. Ich kann singen, was ich will, wieder dick, die Autobahn, Boat, Heavy, Stigo, dicker Beat. Lomm, mein Dings, Röhm, Bummel, noch Claudio, Zick. Der ist ja für der Bühntummel. Wir sind schien viel zu hill. Ne Forst ist kacke schief. Ich will töven, töven, töven. Der Winter ist vorbei. Ich hab Frühjahrs Gefühl. Und ich will töven, töven, töven. Go wieder, ich hab schon am Ihnen neben shoppen, das sind Glock, 6 auf dein Mien, Dödels mit de Schaden. Holt die Mul, wenn du Bimi am bimmelst. Ich mock deine Mutter glücklich aus dem Groden Herd. Ob immer rappst du über Ghetto und ne Toki, Kaskort nicht mehr auf was ein Tetto. Concerto and Sweet drückt mich vom Sack am Merchandise, dann Pimpbüdel mit Turbos, mag de Butches, Büchst und ein Puff. So dracht du nicht gut Opas, merzig wie Pantene, ob de Puss bis de Tovas. De Söhnen schien, bin de Kulze, wenn ich grüß, komm na da abtrieben hin mit Düker, Brill und Harpoon. Münzen Verachtung, Ina fängt an zu schuddern. DFP, wie's wie Bose, noch zu muddern. Wir schickt die ob Kohl fort. Und dat is es, was du beruht, so, dass die Specs vor. Wir sind schien viel zu hill. De Forst ist kacke schee.